ganze Gau henne ich hin, zur ganze Gau henne ich geh. Überall dieselben Fragen, warum haben wir nicht getan? Menschen auf der Straße, Menschen in einem Fremdrevier. Menschen stehen auf der Straße, warum haben wir nicht getan? Runde, Runde, Runde. Warum haben wir nichts getan? Runde, Runde, Runde. Warum haben wir nichts getan? Good time.